Die Vereinigung der beiden Welten, die seit der Spaltung des Superkontinents Pangaea vor 150 bis 65 Millionen Jahren getrennt waren, begann im 15. und 16. Jahrhundert mit der Expansion des Spanischen in Form der katholischen Monarchie von Kastilien und Aragon und des portugiesischen Kolonialreiches. Das spanische Kolonialreich wurde dabei schnell das größte. Nach der Besetzung der Kanarischen Inseln 1402 bis 1496 und Kolumbus' Landung auf Hispaniola in der Neuen Welt 1492 erweiterte Spanien seinen Zugriff auf die gesamten tropischen Gebiete in der Karibik sowie in Nord-, Mittel- und Südamerika, außerdem gegen Ende des 16. Jahrhunderts auch auf Teile Südostasiens. Wie gingen die Spanier vor? Hilfreich waren sicher Schießpulver, Pferde, Stahl und Neuerungen im Schiffbau, aber auch die erbarmungslose Versklavung einheimischer Bevölkerungsgruppen, die praktisch sofort begann, nachdem Kolumbus an Land gegangen war. Ein weiterer Schlüssel lag darin, einheimische politische Rivalen gegeneinander auszuspielen, wobei diese häufig mit Hilfe der Spanier ihre eigenen Streitigkeiten austrugen. Vor allem aber hatte der Kolumbus-Effekt, der die Machtdynamik sowohl regional als auch global neu gestaltete, eine entsetzliche Folge. Die Europäer brachten nicht nur sich selbst mit in die Tropen, sondern auch die mikroskopisch kleinen Erreger tödlicher Krankheiten wie Masern, Pocken, Typhus, Influenza und Beulenpest. Das wissen wir aus umfangreichen Archivrecherchen in Aufzeichnungen, die Kolonialherren und indigene Autoren hinterlassen haben, aber auch aus bahnbrechenden neuen Methoden, mit denen Archäogenetiker DNA nicht nur aus Menschen früherer Zeiten gewinnen können, sondern auch aus den Krankheitserregern, von denen sie heimgesucht wurden. Mit ihnen war die Bevölkerung vieler tropischer Regionen nie zuvor in Kontakt gekommen, und deshalb besaßen die Menschen dort nur eine schwache oder überhaupt keine Immunabwehr, was manchmal katastrophale Folgen hatte. Die Rekonstruktion der Bevölkerungszahlen vor und nach Beginn der Kolonialzeit, die sich auf Volkszählungen, archäologische Funde und andere historische Spuren stützt, ist höchst umstritten. Und was Schätzungen der amerikanischen Bevölkerung in präkolumbianischer Zeit angeht, gab es in den letzten 50 Jahren hitzige Debatten. Etwas Erstaunliches erfuhr ich allerdings von Alexander Koch von der Universität Hongkong, einem Experten für Computermodelle, demografischer und geowissenschaftlicher Modelle. Zusammen mit seiner Arbeitsgruppe hat er kürzlich Daten aus verschiedenen Quellen zusammengestellt, darunter veröffentlichte Schätzungen auf der Grundlage von Volkszählungen der Kolonialzeit, archäologische Daten, zum Beispiel Zahl der Gebäude und Siedlungsgröße, und Annahmen darüber, wie viele Menschen in einer bestimmten Umwelt leben können. Seine Befunde lassen darauf schließen, dass in der Neotropis nicht weniger als 90% der indigenen Bevölkerung innerhalb der ersten 150 Jahre nach Kolumbus' Landung durch wiederholte Wellen dieser Krankheiten ausgerottet wurden. Das sind fast 55 Millionen Menschen. Sehr deutlich wird diese Tatsache an zwei bekannten, aber ganz unterschiedlichen Beispielen. Tenochtitlan, das heute zum größten Teil unter Mexico City, der Hauptstadt Mexikos, begraben liegt, war 1492 eine der am dichtesten besiedelten Städte der Welt und die Heimat der ethnischen Gruppe der Mexikaner.